herzlich willkommen zum Uncast Episode 547, ein hoffnungsvoller Ausblick. Tja, die erste Sendung im neuen Jahr, deswegen natürlich auch im Uncast ein frohes neues Jahr für euch. Ja, kommt gutes Jahr 2021. Ich hoffe, es wird auch ein interessantes Jahr. Jedenfalls viel interessanter als 2020. Ich meine, nicht, dass 2020 irgendwie nichts los gewesen wäre, aber technikmäßig, insbesondere Android-mäßig, war ja, wie ich schon im Rückblick letzte Woche gesagt habe, außer Huawei und Honor nicht viel los. Ja. Ich hoffe, das ändert sich jetzt 2021. Ich würde gern auch mal wieder über aufregende Sachen reden, die eben nicht von Honor und Huawei kommen. Aber letztes Jahr war es nichts. Hoffentlich gibt es dieses Jahr wenigstens mal einer wieder, der da noch vom Interessanten her irgendwie mithalten kann. Ein hoffnungsvoller Ausblick ist es auch deswegen, weil es schlechter für Android als 2020 eigentlich gar nicht mehr aussehen konnte. Kann, ja. Das muss man einfach so sagen. Ich habe es nicht nur in der Community bemerkt, sondern allgemein bei allen Android-Portalen. Es war Android-mäßig der absolute Stillstand. Und das ist natürlich traurig auf der einen Seite, auf der anderen Seite allerdings auch verständlich, wenn man einen Innovationsmotor auf Eis legt in der Branche, nämlich Huawei, dann bleibt eben nicht mehr viel übrig. Ja. Es gab einige kleine Ansätze. Xiaomi beispielsweise hat gute Produkte auf den Markt gebracht, aber eben gute Produkte. Keine, wo ich jetzt total Feuer und Flamme bin und sage, boah, absolut genial. Und genau das ist das, was ich 2020 vermisst habe. Und zwar von allen Herstellern vermisst habe. Inklusive übrigens Huawei und Honor. Die haben zwar gute Geräte herausgebracht, also zumindest Huawei. Bei Honor war Flaute. Aber so eine richtige Hammer war deswegen nicht dabei, weil die preislich unattraktiv waren. Und das alles, wenn man das sich rundum ansieht, 2020 war es einfach, naja, sagen wir mal, kurz und ergreifend, guter alter Begriff, lame. Okay? Ganz einfach. 2021, da habe ich natürlich wieder Hoffnung, dass es ein bisschen vorangeht mit neuen Entwicklungen, vielleicht auch ja, neuen Innovationen. Vielleicht schafft auch das Club-Handy da, die Fehler von 2020 auszubügeln und einigermaßen vernünftig normal nutzbar zu machen. Dazu zählt auch, damit auf der Rand natürlich, ja, die Preise, genau. Ansonsten wird es ein vollkommen uninteressantes Nischenprodukt bleiben, wie auch 2020. Übrigens habe ich gehört, dass 2022 Apple gerüchteweise ein faltbares Smartphone plant. Wenn dem so wäre, würden wir dann 2020 überschwemmt werden mit Klapp-Smartphones. Weiß ja nicht, warum man denen immer alles nachmachen muss, aber okay, wenn es denn so sein soll. Ach, der Kaffee bleibt auch 2021. aber ich bin sehr, sehr skeptisch, was diese Display-Phones betrifft. Also die Klapp-Handys an sich mit zwei geteilten Bildschirmen finde ich super, ehrlich gesagt. Aber da gibt es eben nicht so viel. Aber das faltbare Display ist halt eine Sollbruchstelle und auch das Material, was dann eben über das Display kommt, also faltbares Glas, auch wenn da mal so ein Hersteller mit Werbung gemacht hat, gibt's nicht, noch nicht. Von daher, ja, sind da einfach physikalische Grenzen gesetzt, was Widerstandsfähigkeit anbetrifft. Und da ich das Handy Beispielsweise, naja, sagen wir mal, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich Nachrichten ohne das Handy aufzuklappen dann schreiben könnte. Ja, sofern das möglich ist, weiß ich nicht genau. Ja, also wenn das nicht so der Fall wäre, dann müsste ich ungefähr etwa, naja, sagen wir mal, 70, 80 Mal das Handy aufklappen am Tag. Ansonsten Mietnachrichten, also locker 100 bis 150 Mal aufklappen. Ja. Und damit ist es dann natürlich, ist das Schicksal des Handys im ersten Jahr besiegelt. Ganz einfach. Also das ist nichts für viel Nutzer. Gleichzeitig sind die wenig Nutzer abgeschreckt natürlich vom Preis, wer sich so ein Teil kauft. Der ist eigentlich auch Hardcore-Nutzer. Oder er will einfach nur angeben, weil er das neueste, teuerste Smartphone hat. Okay. Bin ich nicht. Also, 2021 neue Entwicklungen. Wer weiß, wer weiß. Xiaomi hat ja das Mi 11 offiziell gemacht, da komme ich gleich dazu in den News. Vielleicht können wir von Xiaomi ein bisschen was erwarten. Ja. OnePlus, ehrlich gesagt, erwarte ich nicht viel 2021. Aber die große Frage ist natürlich, was ist mit Honor? Ja, mit Honor. Die könnten unter Umständen dieses Jahr wirklich eine Überraschung sein oder ein totaler Flop. Das wird sich auch zeigen. Jetzt, wo Honor selbstständig ist. Übrigens, ein ganz interessanter Tweet gab es da, ja, von Honor Global. Der lautete: Ich am 1. Januar. Hallo 2021 und ein super frohen Smiley und Partyhut-Smiley und alles. Und auch ich am 2. Januar und dann ein Smiley mit so geraden Augen, gerader Mund. Was hat denn das zu bedeuten? Ist da irgendwie, ja, also das hört sich für mich schon wieder mit meinen, Interpretationen so an, ja, gefreut aufs neue Jahr, aber jetzt, ne, ab dem neuen Jahr Honor ohne Huawei scheint derjenige, der das für Honor Global hier gepostet hat, nicht sehr erfreut zu sein. So kommt es für mich rüber. Und in der Tat ist die Zukunft doch ziemlich ungewiss, denn man weiß eigentlich gar nicht genau, was für eine Strategie bei Honor jetzt anliegt. Man hat noch nichts davon gehört und deswegen wird das vielleicht eine Überraschung oder ein totaler Flop werden. Ja, und was will ich denn 2021? Was erwarte ich denn von 2021? Tja, mehr Innovation, neue Sachen, verrückte Sachen von mir aus auch. LG ist auf einem guten Weg, nur da hat sich die Verrücktheit noch nicht ganz so mit der Funktionalität oder mit dem Sinn übereingebracht. Ja, also dieses LG Wing ist ja schon mal ein Ansatz, dass man zumindest mal was anderes hat, aber nur ist es so nützlich wie ein Kropf. Ja. Aber ja, ich warte immer noch auf das nicht rechteckige Smartphone, auf ein dreieckiges oder ein rundes oder ein konisch zulaufendes oder eine ganz andere Form, die sich eben hier vielleicht rauskristallisiert, wäre doch eine interessante Sache meiner Meinung nach und auch da könnte man sicherlich einige nützliche Sachen damit machen, beispielsweise Bereiche vom Display reservieren für Sondereinblendung bei Android ist sowas ja kein Problem für die Firmen, die könnten da dann ja das Android so anpassen, wie sie das brauchen. Also das ist alles drin, ja. Vielleicht könnte man auch die Benachrichtigungszeile mal irgendwie auskoppeln von dem Bildschirm, ja, auch das wäre ja eine Möglichkeit, ja, und das an anderer Stelle vom Smartphone beispielsweise mal einblenden, aber ich weiß nicht, ob die Firmen da halt eben viel Geld raushauen werden für solche Änderungen 2021, kann ich nicht sagen. Ich warte immer noch drauf. Mal gucken. Und was ich natürlich, auf was ich natürlich wirklich sehr, sehr gespannt warte, dann wäre mir es ehrlich auch gesagt, egal ob das wieder ein rechteckiges Teil ist oder nicht, das transparente Phone. Ja, und das meine ich wirklich ernst. Ein transparentes Gerät, das eben quasi wie ein Head-Up-Display das Bild in diese Transparenz mit einblenden kann. Ja, à la The Expanse. Ja, das wäre eine schöne Sache. Also damit meine ich jetzt nicht diese, in den neueren Staffeln machen die ja so viel mit Hologrammen und so weiter, dass das eben nicht geht, ist mir schon klar. Aber vielleicht könnte man das Gerät so konstruieren. Es gab ja schon einige Studien, zumindest mal Gerüchte davon, ja, letztes Jahr aufgetaucht, dass Samsung an sowas arbeiten soll und auch Huawei. Bei Huawei, glaube ich, wird es 2021 nicht. Sie kämpfen ums Überleben, was die normalen Smartphones betrifft. Da haben die bestimmt keinen Bedarf, jetzt hier etwas zu probieren, was vielleicht auch zur Nische wird. Ja, kann man ja noch nicht abschätzen. Für mich wird es das Nonplusultra, aber es kann genauso gut sein, dass es für die meisten anderen andere Leute vollkommen hirnrissig wäre. Ja, ich weiß nicht, wie die Leute dazu stehen. Die würden vielleicht sagen, ja, aber dann sehe ich ja hinten dran noch, was da los ist. Ich will da hinten dran nichts sehen. Ja, okay, gut. Ne, man, ich finde halt Head-Up-Displays ganz gut. Ich kenne die seit Jahren in meinem Auto. Da wird auf die Windschutzscheibe wird ein ganzes Informationsspektrum aufgeblendet, ja, und somit habe ich immer die Information direkt in meinem Sichtfeld drin, ohne dass ich den Blick von der Straße abwenden muss. Also ich sehe einen Teil davon über der Straße überlagert sozusagen, ja, und das funktioniert wunderbar. Vielleicht mag ich deswegen auch oder lächze ich nach diesem transparenten Smartphone deswegen so arg, weil ich das eben schon gewohnt bin. Für Leute, die es nicht gewohnt sind, die sehen das vielleicht ganz anders. Ja. Für die ist es vielleicht ein Graus. Die sagen, ich will die Geschwindigkeit nicht auf der Straße eingeblendet sehen, ich will die Geschwindigkeit hier auf meinem Tacho sehen. Ja. man kennt das ja mit alten Sachen, ne, und so, ja, was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht und so, ne. Aber nee, für mich wäre das schon eine wunderbare Sache. Deswegen warte ich darauf sehnsüchtig. Es ist aber zu bezweifeln, dass das 2021 passiert. Vielleicht mit etwas Glück 2022, wenn sich die Situation wieder normalisiert hat und die Firmen bereit sind, Geld zu spendieren. Ja. Ich glaube nicht, dass es 2021 schon soweit ist. Und sind wir ehrlich, das muss dann auch von einer Firma gemacht werden, die bekannt ist, die groß ist, die genug Ressourcen zu so etwas hat. Und das sind nur wenige. Und da bin ich am Zweifeln, dass die das auch wirklich jetzt 2021 irgendwie vorhaben. Naja. Gut, also das würde ich mir wünschen für 2021, das transparente Smartphone, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Aber es wird schon ein bisschen mehr Bewegung geben, denke ich, als 2020. 2020 war vom verrückten orangenen Mann geprägt. 2021 wird es nicht mehr so sein. Und da denke ich, dass vielleicht wieder ein paar Impulse auch durch die Wirtschaft gehen, ja, die dann eben zu neuen Innovationen anregen. Alles wird davon abhängen, wie auch die chinesischen Firmen jetzt wieder behandelt werden, wenn die weiterhin so unterdrückt werden, ungerecht behandelt werden, erpresst werden. Dann muss ich sagen, wird die technische Entwicklung noch über Jahre hinaus leiden darunter. Ja, das wird zwar die Technikverweigerer freuen, ja, alles bleibt so, wie es ist. Ja. Ändert sich ja nichts da in der Technik. Ja. Aber ansonsten, wenn man doch dann sagen wir mal, Technik-Fan ist, dann kann man nur hoffen, dass dort, wo die Entwicklung stattfindet, und das ist eben mal in den asiatischen Ländern, dass es dort eben zu starken Impulsen kommt, die eben wieder neue Innovationen anregen. Man darf vieles nicht vergessen, wie das ist. Vieles wird in anderen Ländern auch tatsächlich entwickelt, in China aber produziert, weil es dort eben die Kapazitäten gibt. In Japan wird auch viel produziert, weil es dort die Menschen gibt, die neue Technologien sofort akzeptieren. Ja, während wir noch diskutieren, ob das okay ist, nutzen das die Menschen, ziehen ihren Vorteil daraus. Und dann kommt es irgendwann von Japan in die USA und dann von den USA dann zu uns. Ja, also es ist schon für einen Technikfan ziemlich deprimierend, wie sich das alles erstmal etablieren muss auf anderen Märkten, dass das bei uns dann hoffähig wird sozusagen. Also das war auch mal anders. Ja, naja. Gut, wie auch immer. Das wird nächstes Jahr sicherlich interessant sein zu beobachten. Ich glaube schon, dass es mehr neue Sachen geben wird als 2020, weil es eben diese neuen Impulse geben wird. Wie stark hängt da natürlich auch von Biden ab, also von dem neuen US-Präsidenten dann, der am 20. Januar vereidigt wird. Und dann werden wir erst sehen, wie es weitergeht. Mit Android selbst, das heißt zwar hier ein hoffnungsvoller Ausblick, ja, aber ich sehe bei Android für 2021 ein Problem. Und das Problem nennt sich Google. Dabei ist es schwierig, Google direkt für diese, sagen wir mal, diese schlechte Entwicklung 2020 zur Verantwortung zu ziehen. Ja. Es ist sicherlich ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren und Google kann für viele Sachen, die passiert sind, ja gar nichts. Ja, beispielsweise, dass Your Way keine Google-Dienste mehr nutzen darf, das ist nicht die Schuld von Google. Die würden das gerne machen, die hätten das niemals Your Way entzogen, aber die US-Regierung ist da schuld. Andererseits muss man aber auch sagen, dass Google auch ganz ohne US-Regierung ein paar Böcke geschossen hat mit Einstellungen von Diensten, die eigentlich mal die Grundlage waren für den Erfolg von Android. Ja? Ich sage da nur zum Beispiel Google Play Music. Ja? Die Chat-Software, also die verschiedenen Messenger, ja, auch da hat sich etliches zum Schlechten gewendet. Ja, man hat immer noch, das muss man sich mal vorstellen, man hat immer noch kein Messenger-Konzept. Und der Kampf der Abteilungen bei Google scheint außer Kontrolle zu sein. Die eine Gruppe macht den Messenger, die andere Gruppe macht den Messenger, dann wird der Messenger wieder weggemacht, dann kommt wieder ein anderer Messenger. Also ein relevanter Messenger hat Google sowieso nicht mehr, außer dem, mit dem man SMS schreibt. Aber ich weiß nicht, ist der überhaupt relevant? Ist der denn relevant? Ich weiß es nicht. Also bei mir nicht, weil ich nutze keine SMS mehr. Ganz einfach. Und das habe ich auch nicht vor im Jahr 2021, ja. Aber RCS ist bis heute ein Griff ins Klo. Keine Ahnung, was da los ist. Es ist so unklar, dass ich weiß noch nicht mal, ob es funktioniert mittlerweile, weil ich schon gar nicht mehr probiere, was das dann kosten würde pro Nachricht, wenn es über einen Google-Server läuft, ja, statt direkt über den Anbieter. Also das ist für mich unglaublich, was dort abgeht. Ja. Ich bin genau im Gegenteil davon, bei Line bin ich sehr, sehr gut aufgehoben, ja, aber auch das ist eine Frage, was 2021 auf jeden Fall stellen wird, werde ich Line 2021 noch vertrauen können, wenn denn dann tatsächlich die EU-Bestimmungen eingehen, die die Firmen dazu verpflichten, die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu brechen und Hintertüren einzubauen? Das wird Pflicht werden. Und wird sich dann Line daran halten oder nicht? Bei Signal bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sich nicht daran halten werden. Und da rechne ich auch damit, dass dann Signal vielleicht sogar aus dem Play Store fliegt, auf Druck der Regierung. Den kann man sich aber dann immer noch von der Webseite herunterladen und per Sideload installieren. Das ist ja bei Line erst schon mal gar nicht möglich. Zweitens ist es dann so, selbst wenn das mit der EU nichts wird, ja, also wenn das irgendwie gestoppt wird, was ich immer noch hoffe, ja, per Europäischen Gerichtshof oder ähnliches, dann bleibt für mich die Frage, kann ich dann Line trotzdem noch nutzen, weil ich nämlich damit rechne, dass ich irgendwann dieses Jahr keine Google Services mehr zur Verfügung habe auf dem Handy, ja. Denn irgendwann muss ich mich entscheiden, was für ein neues Handy ich mir hole. Und ich tendiere dazu, eines zu holen ohne Google Services. Sei es jetzt eines aus der Huawei-Fraktion oder eines mit einem ganz eigenen alternativen OS, aber eben bei beiden kein Zugang zu dem Play Store. Und damit kann ich auch kein Line mehr nutzen. Das ist leider ein trauriger Fakt. Bis zum heutigen Tag gibt es nämlich keine Möglichkeit des Sideloads bei Line. Und damit würde das wegfallen. Also Signal könnte 2021 für mich interessanter werden. Viel interessanter werden. Gucken wir mal. Ich habe es schon seit gut einem Jahr drauf. Per Sideload und es funktioniert auch gut, weil es zwei Leute kennt, die eben Signal nutzen. Da habe ich mich mal kurzerhand entschlossen, das mal auszuprobieren und funktioniert ganz gut. Allerdings, wie gesagt, das wird auch noch eine Schwierigkeit. Messenger wird ein großes Thema werden, denke ich, 2021. Ist eigentlich jedes Jahr ein großes Thema. Software vor allem. Ja, insgesamt wird möglicherweise eine große Sache werden 2021. Wir stehen Harmony OS bevor. Ja, das wird ein großes Thema werden. Also quasi der Fork von Android in größerem Stil. Noch nie gab es übrigens einen so großen, mächtigen Anbieter, der einen eigenen Fork von Android auf den Markt gebracht hat. Das gab es noch nie. Und deswegen kann man auch gespannt sein, wie sich das dahingehend entwickelt. Und ansonsten werde ich gespannt sein, wie denn die Android-Updates aussehen. Auch das war ja 2020 eine absolute Flaute. Die Neuerungen waren marginal, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Nichts Aufregendes, es waren Wartungsupdates, mehr nicht Wartungsupdates. Es ist natürlich die Frage, ob man unbedingt ein großes Update braucht, aber das mag ich nun mal nicht. Ja? Ich mag auch was sehen von dem neuen Update. Ja? Das muss anders sein. Kennt ihr das, wenn ihr an euer Gerät geht und schaltet es an, Tag für Tag, sei es jetzt ein Computer oder ein Smartphone, Tag für Tag, und ihr seht immer wieder das Gleiche, immer wieder die gleiche Oberfläche, dann habe ich irgendwann die Schnauze voll. Deswegen wechsle ich hier auch zum Beispiel in meinem Linux-System, wechsle ich auch dauernd die Oberflächen. Ja. Vor 2 Jahren war iFree, also ganz ohne herkömmliches Window-Management, ja, das war so ein Tapped-Window-System. Dann habe ich einfach keine Lust mehr gehabt und bin auf XFCE umgestiegen. Ja. Vorher hatte ich KDE. Also ihr seht, ich mache da auch große Sprünge. Also ich meine, der Sprung von KDE auf iFree ist schon immens. Es ist schon heftig. XFCE, klar, ist ein normales Windows-System, aber ich werde wahrscheinlich 2021 das auch wieder ändern, ja, weil ich habe einfach keinen Bock, immer das Gleiche zu haben. Ja, ich will mal was Neues haben. Es tut mir leid, ja. Never change a running system, ja, ist nicht eines meiner Lieblings Sprichwörter. Es soll zwar alles laufen, ja, also das heißt, sagen wir mal, funktionell, technisch, wo man es nicht sieht, kann das von mir aus so laufen, wie es will. Ja, da muss es nur funktionieren. Aber optisch, bedienermäßig, dann brauche ich Entwicklung. Entwicklung, Leute. Ja. Ich habe mich schon gefragt, ob das wirklich noch okay ist, dass wir seit, was weiß ich, wie viele Jahrzehnten mit der Maus arbeiten. Das halte ich nicht für okay. Da muss doch auch mal drüber nachgedacht werden, mal vielleicht bessere Eingabe, Methoden zu entwickeln. Kommt man jetzt nicht mit Touchscreen. Ja, Touchscreen war eigentlich ein Schritt zurück für die meisten Aufgaben. Für das Smartphone sicherlich eine nützliche Geschichte, wenn man eben bestimmte Aufgaben, die man eben mit dem Phone macht, umsetzen will, aber für den Computer vollkommen ungeeignet. Und von daher, es ist schon alles sehr, sehr grenzwertig mittlerweile und mir geht die technische Entwicklung viel zu langsam, Leute, viel zu langsam. Ich könnte ausrasten, so langsam geht die. Ja. Wo sind die fliegenden Autos, die wir versprochen bekommen haben? Wo sind all die technischen Entwicklungen, die wir schon längst haben müssen? Ja, ich glaube, bei so Sci-Fi-Serien wie The Expanse, da hat man wohl nicht damit gerechnet, wie langsam die technische Entwicklung momentan auch fortschreitet. Ja. Habt ihr euch schon mal so alte Zukunftsfilme angesehen, was die gedacht haben, was wir schon im Jahr 2000 haben werden? Mittlerweile haben wir das Jahr 2021, Leute. Und wir sind noch weit davon entfernt von den technischen Visionen, die damals veröffentlicht wurden. Eins davon ist zum Beispiel Videotelefonie. Vielleicht haben wir jetzt Jahr 2021, dank dem Anstoß von 2020, endlich mehr Videotelefonie. Ja? Videochat, Leute. Das ist doch was. Es ist mir einfach unbegreiflich, warum Leute mit einem Smartphone, jedes Smartphone kann das, ja? Die meisten haben Software drauf, ja? Die das kann. Es ist mir unbegreiflich, warum wir immer noch normale Telefonanrufe führen, ja? Oder mit dem Chat nur per Text chatten, ja. Ich kann es einfach nicht so ganz nachvollziehen. Ja. Was hält uns? Was hält uns zurück, das zu tun? Kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das vielleicht sich jetzt durch den Druck, den es da gab, 2020 ein bisschen geändert hat. Ja, und mittlerweile auch, ne? Ältere Leute vielleicht das verstehen, ne, was man da jetzt machen kann, wie genial das ist. Ne? Stellt euch mal vor, der Enkel ist im Fernsehen, geil. Ja, also da habe ich noch eine Hoffnung für 2021, dass das da vielleicht besser wird. Naja, gut, jetzt lassen wir mal das beiseite. Jetzt gehen wir mal zu den News. Ich rede ja auch schon wieder eine ganze Zeit lang. Und komm mal zu der Aussage, die ich gefunden habe, die fand ich gar nicht so schlecht. Ja. Adobe Flash ist jetzt endgültig tot und begraben. Aus ist. Ja, aus ist mit Flash. Denn am 1. Januar lief die Flash-Unterstützung bei den Hauptbrowsern aus, ja. Zwar ist nicht jeder glücklich damit, aber es tut mir leid. So ist es nun mal. Auch das ist Teil der technischen Entwicklung. Man kann sich nicht immer an alte technische Dinger klammern. Es muss weitergehen und Flash hält die Entwicklung auf. Es war jetzt viele Jahre lang, viel zu lange klar, dass Flash Mist ist, dass Flash abgeschaltet wird. Wer die Programmierer das immer noch nicht gerafft haben, tun mir leid. Die müssen jetzt eben der Realität ins Auge sehen. Ende der Durchsage. Ja, so ist es. Und deswegen begrüße ich den Schritt, ja, dass Flash abgeschaltet wird. Flash ist eine Hölle. Aber ich sag's auch, die Alternativen dazu sind nicht immer besser gelungen. Ja, denn man hätte viel mehr machen können mit den HTML5 Anwendungen. Ja, aber auch da ist eben die Entwicklung, sage ich mal, behindert worden durch verschiedene datenschutzrelevante Sachen, die da mit reinspielen. Das wird vielleicht etwas sein, was uns 2011 noch verfolgen wird, dass wir zwar vieles theoretisch technisch machen könnten, aber praktisch nicht mehr umsetzen können und uns dadurch auch ein sehr starker Nachteil entsteht, der uns ja in der digitalen Steinzeit festhält. Ja. Mal gucken. Ich hoffe, ich irre mich, aber ich habe da so eine dunkle Vorahnung. Vielleicht was Positives. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, man kann den PS5-Controller schön mit einem Android-Gerät verbinden und es gibt hier eine schöne Anleitung in Englisch. Da wird es nochmal kurz beschrieben. Es ist allerdings nicht sehr schwierig, deswegen sage ich es euch kurz nochmal. Ja. Den PS5-Controller auf das PS-Logo drücken, so wie es auch mit dem alten Controller war, von der PS4. Ja. Dann den PS-Logo-Knopf und den Share-Button gleichzeitig gedrückt halten. Dann geht das Teil in den Pairing-Mode. Dann, wenn das Touchpad zu blinken beginnt, ja, ins Gerät, ins Handy gehen, Settings, Verbindungseinstellungen, Bluetooth, neues Gerät koppeln, ja, dann müsste der PS5 DualSense Controller aufgelistet sein. Dann diesen auswählen und ihr seid gekoppelt mit dem. Alle Spiele, die dann einen Joypad unterstützen, werden dann eben auch mit dem PS5-Controller zu benutzen sein. Eine coole Geschichte, ganz einfach, wer es nochmal nachlesen will, ich verlinke diesen Hilfsartikel natürlich auch. Also Chewy, ja, komischer Name, die haben ja in der letzten Zeit mit so kleinen PC-Boxen einiges auf den Markt gebracht. Die haben aber auch Laptops und da ist jetzt ein neuer Laptop auf den Markt gekommen oder kommt demnächst bei uns auf den Markt, der Gamebook Pro. Da ist etwas, was mir besonders gut gefällt. Und zwar hat der ein 3:2 Display und nicht mehr das 16:9 Display. Denn ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr im Internet unterwegs seid, mit dem Browser, dann ist der 16:9 Monitor kontraproduktiv. Viel besser wäre ein Monitor, der eine höhere vertikale Auflösung hat, statt eine höhere horizontale Auflösung. Das ist für Filme vielleicht cool, aber alles andere als cool fürs Internet. Ja, weil da hat man sequenzielle Seiten, die untereinander aufgebaut werden. Ja, da man scrollen muss. Ja, und je kleiner der Bildschirm ist, ja, also je dünner, schmäler ja, in der vertikalen der Bildschirm ist, desto mehr muss man scrollen. Deswegen, der 3:2 Screen ist so ein Mittelweg zwischen 16:9, 4:3. Ja. Das heißt, man kann mit relativ wenig Balken Filme gucken, aber das, was man eben am Computermonitor häufiger macht, nämlich im Internet surfen, ist deutlich besser. Man kriegt mehr aufs Display und somit hat man dann natürlich auch einen schöner Vorteil. Auch die Breite natürlich vom Notebook ist ganz klar, ist nicht mehr so breit. Ja. Oftmals sieht man diese wirklich hässlichen Dinger, wo zwischen den Tastaturen und dem Ende des Notebook-Gehäuses riesige Streifen sind nebendran. Das sieht irgendwie so, weiß auch nicht, so unästhetisch aus, ja. Unnötig breit, ja, sieht es aus. Und natürlich ist das hier dann auch deutlich verbessert, weil ja der Laptop gar nicht mehr so breit ist wie ein 16:9 Laptop bei gleicher Auflösung und eben sogar noch mehr Bildschirminhalt in der Vertikalen, was man eben braucht für Listen beispielsweise oder eben auch Browsing im Internet. Ja. Coole Geschichte, die Preise dürften auch sehr, sehr günstig sein, wie immer bei Shoei, allerdings kann ich die euch noch nicht sagen, weil ich die noch nicht vorliegen habe. Es gibt eine 13, der Gamebook, genau, hat 13 Zoll, 2K Resolution, 3:2 Screen, Intel J4115 Prozessor mit 12 GB RAM und 256 GB SSD Speicher. Damit sollte man schon ein bisschen weit kommen. Der Gamebook Pro hat dann ein größeres Display noch, 14 Zoll, ebenfalls 3:2 Screen-Auflösung, ein Intel J4125 Prozessor mit 16 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher. Also die Ausstattungen sind wirklich gut. Erstmal, da kann man nichts sagen und ihr dürft euch auf einen geringen Preis einstellen, denn Shoei, die haben immer richtige Preiskracher. Ja. Nicht schlecht. Okay, OnePlus 9 wird eine Telefotolinse nutzen statt der Periscope-Linse, die eigentlich als Nonplusultra des Gerätes in den Gerüchten aufgetaucht ist. Das dürfte einige enttäuschen. Ehrlich gesagt, ich bin da ziemlich neutral, was das betrifft. Hauptsache, man hat eine echte Telefotolinse drin. Ja. Das ist mir dann eigentlich egal, ob das mit einer Periscope-Linse gemacht ist, die natürlich zwar mehr Zwischenauflösung bieten kann, also zwischen Vergrößerungen. Aber letztendlich ist es wichtig, dass es eine gute Vergrößerungsstufe gibt, eine optische Vergrößerungsstufe, denn die anderen, die Zwischenstufen, die kann man dann auch ganz gut mit dem Hauptsensor machen. Viele haben eben zum Beispiel 48-Megapixel-Sensoren, man kann beispielsweise mit 12 Megapixel arbeiten und dann kann man eben auch einen entsprechenden Ausschnitt an dem Gerät größer machen und die Auflösung ändert sich kaum. Ja. Wenn dann eine gute Telefotolinse drin ist mit mindestens, das ist natürlich die Frage, wird es das sein, mindestens 4-fach Auflösung, besser 5- oder 8-fach achtfach Vergrößerung, ja, dann kann man eben auch weit entfernte Objekte gut ranholen, ohne Qualitätsverlust. Das ist natürlich wichtig. Ja, das ist ein optischer Zoom, wenn man so will, aber statt eben mit einer dynamischen Linse, die sich verstellt, wie eben diese Periskoplinse, macht man das dann einfach eine feste Vergrößerung sozusagen mit einer eigenen Kamera. Letztendlich ist das Ergebnis gleich. Das wäre eigentlich eine ganz angenehme Sache, meiner Meinung nach. Hoffentlich wird dann auch genug gemacht. Wenn das dreifach ist, muss ich sagen, ist es meistens zu wenig. Also nur dreifache Vergrößerung ist einfach zu wenig. Fünffach sollte es schon sein, ja, um dann auch einen entsprechenden Effekt zu haben. Vor allem, wie gesagt, für weit entfernte Objekte, wo ja dann auch eine Telefotolinse sinnvoll ist. Ja, Xiaomi Mi 11, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, ist offiziell auf dem Markt. Und zwar nur das Xiaomi Mi 11. Das Pro wird erst später vorgestellt. Ja, das ist noch nicht auf dem Markt. Das Mi 11 hat allerdings mit $612, also umgerechnet der chinesische Preis, bei uns wird es bestimmt etwas teurer, wäre wohl nicht zu weit hergeholt, wenn ich schätze, dass es 699 Euro kosten wird bei uns. Ja. Frechheit, aber kann man nichts machen. Aber das Gerät hat jetzt diesen neuen Snapdragon 888, den ich ja schon mal angesprochen habe. Ja. Kommt in verschiedenen Farben. Das Kamera-Array ist etwas gewöhnungsbedürftig, sieht aber zumindest mal etwas anders aus. Ich bin ja schon froh, ja, wenn es irgendwie anders aussieht mal wieder, ein Smartphone. Ja, ist ja schon schlimm genug, aber man nimmt ja, was man kriegen kann, und jetzt ist wenigstens das Kamera-Array ein bisschen besser. Oder ein bisschen anders. Ob es besser ist, naja, darf man drüber streiten. Ein 6,81 Zoll Display mit einer 2K Ultra High Resolution, ja, mit einem AMOLED-Screen, das an allen vier Ecken abgerundet ist. Also nicht nur seitlich, sondern auch oben und unten abgerundet vom Display her. Und eine, also so ein, ach, wie nennt man das? Hole-Punch-Kamera, genau. Also im Display, so auch wie das Honor View 20. Ja. Und es macht was her von den technischen Daten. Auf jeden Fall 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, unglaublich blendende 1500 Nits. Ich weiß nicht, ob man sich blind machen will oder warum man das so hell braucht, aber okay, gut, naja. dann 480 Hertz Sampling-Frequenz. Weiß auch nicht, ob man das unbedingt braucht, aber okay, was soll's. HDR 10 Plus Darstellung auf dem Screen. Man arbeitet mit Harman Kardon zusammen für diese Mi 11 Stereo Dual Lautsprecher, die integriert sind. Außerdem eine sogenannte 3D Vibration, ja, für eben zum Beispiel bei Spiele, dass es irgendwie authentischer rüberkommt. Und ja, ansonsten gibt es LPDDR5 Memory mit für Smartphones unglaublichen 6400 Megabit pro Sekunde und 4600 mAh Akku, 55 Watt Fast Flash Charge nennt sich das jetzt. Jedes Mal ein anderer Name dafür. Das heißt, in 45 Minuten ist das Telefon komplett geladen. Und was haben wir noch? Die Kamera, ja, dürfte natürlich auch sehr interessant sein. Eine 100 Megapixel Hauptkamera hinten und eine 5 Megapixel 50 mm Telefoto Makrokamera. Sowohl wie auch eine 13 Megapixel 123 Grad Ultraweitwinkelkamera. Ja. Interessant. Front-Facing-Kamera ist eine 20 Megapixel. Übrigens, mit der Kamera hinten kann man auch 8K-Auflösung machen. Und tada, was habe ich gesagt? Die ersten 8K-Geräte werden 2021 interessant werden. Und tatsächlich, hier sind sie. Sagt schon mal, küsst euren Speicherplatz AD. Ja? Denn jetzt kommen 8K-Videoauflösungen. Da ist der Speicher schneller weg, als ihr gucken könnt. Und ja, wie immer, ne? Wenn man mit dem Speicher spart, dann hat man Probleme. Aber jetzt könnte man ja meinen, ne? Xiaomi denkt da natürlich nach. Aber das Problem ist, das ist ja nicht die Pro-Version. Also was machen die? 8 GB RAM, 128 GB Storage, Ja, dann gibt es noch Version 8 GB RAM mit 256 GB Storage und nur die große Version mit 12 GB RAM und 256 GB Storage ist eigentlich ausreichend. Ich finde das schon ein bisschen schade. Also die RAM-Ausstattung ist okay. 8 GB für die beiden kleinen Modelle und 12 GB für das große Modell. Geht voll in Ordnung. Aber 128 fürs kleine, 256 fürs mittlere. Moment mal. Ja, genau. 256 war das fürs mittlere. Also 128 für das für den Einstieg ist zu wenig. Ja, also das ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist nicht mehr Flagship oder sonst irgendwas. Ja, das ist nur noch traurig. Okay. 256 geht gerade so in Ordnung. Aber beim Top-Modell hätte ich mir auch gewünscht, dass da 512 GB RAM ist. Warum es so ist, ganz klar. Das Pro-Modell kommt ja erst noch auf den Markt und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es da eine Version mit 512 GB RAM geben wird. Aber das wird dann natürlich auch entsprechend in die Kosten hauen. So, um jetzt nochmal das Missverständnis eben aufzuklären, also es gibt eine Version 8 GB 128 GB RAM, 8 GB 256 GB RAM und 12 GB 256 GB RAM, okay. Und Preis ist $612, $658 und $719. Ich bin, wie gesagt, in Versuchung zu sagen 699, 729 und 799 Euro. Ja, wird das bei uns bestimmt kosten. Also billig sind sie nicht, aber ich sag mal, ist noch okay. Von daher könnte das Xiaomi Mi 11 wirklich ein interessantes Gerät 2011 werden. Mal schauen, wie das so aussieht. Ist ja auch, wie gesagt, das erste Gerät mit Snapdragon 888 Prozessor. Und alleine deswegen ist es natürlich schon reizvoll, muss ich sagen. Um hier mal zu sehen, was der Prozessor eben auch drauf hat. Ja. So habe ich eigentlich sonst alle Daten durchgelesen. Also richtig gutes Display. Das Snapdragon 888, Android 11 natürlich. Die RAM-Ausstattung haben wir, die Kameras haben wir. Kein 3,5 mm Klinkensteckeranschluss leider. Ist ja immer noch sehr beliebt bei den Leuten. Gut, allerdings ist die GPS-Anbindung, da wird Assisted GPS unterstützt, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS und Navi-C. Das heißt also, hier kommt man rund um die Welt weiter und in Europa mit Galileo auch Zentimeter genau. Richtig cool. Fingerprint-Scanner ist übrigens unter dem Display. Ja, auch das finde ich eine gute Sache. Ich habe es mittlerweile satt, dass der auf der Rückseite ist. Zumal der auch bei mir jetzt mittlerweile ständig nicht erkannt wird richtig. Ja, habe halt nun mal schlecht durchblutete Finger. Ja. Mit dem Daumen hinten, das geht gar nicht. Ja. Aber vorne ist das natürlich besser. Ja, jo, so sieht es also aus. Mir kann man eigentlich dazu nicht sagen. Ich werde das sicherlich noch davon berichten, wenn es erste richtige Tests gibt, was die Leute so davon halten. Ich selbst werde es erstmal nicht testen können, ganz klar. Aber okay, das ist, glaube ich, mittlerweile zum Standard geworden, ja. Weil man kann ja nicht mehr in die Geschäfte gehen, zum Testen. Ja, so ist es. IQ 7 ist aufgetaucht bei AnTuTu und da hat das Teil über 752.000 Punkte geschafft, also fast 753.000 und damit ist es das schnellste Gerät überhaupt auf dem Markt momentan. Wow, muss man sagen. Ist aber nichts Neues bei IQ 7 oder bei IQ. IQ hat eigentlich regelmäßig die schnellsten Smartphones. Keine Ahnung, warum die aber da nicht etwas mehr, sagen wir mal, auf dem Markt präsent sind. Vielleicht, weil die halt sich um den internationalen Markt nicht kümmern. Das wäre eine Möglichkeit. Aber auch in China sind die nicht die Nummer 1 oder so. Dennoch von der Leistung her regelmäßig führen die die Charts an. Nun denn, also arg teuer sind die auch nicht. Möglicherweise kommt das auch noch in meine Auswahl rein, was 2021 ansteht, ja. Übrigens für mich persönlich, ja, 2021 habe ich eigentlich vor, mir ein neues Smartphone zu holen, eher gegen Ende, ja, muss ich auch sagen, um zu sehen, wie sich jetzt alles erstmal entwickelt, von Honor und Huawei und was weiß ich noch, alle Firmen, die da eben mit reinführen können, aber das lässt sich so jetzt nicht genauer sagen. Dieses Jahr soll es eben losgehen. Also von daher wird es vielleicht 2021 bei mir auch noch ein bisschen spannender werden. Ja. Wenn das neue Smartphone kommt und was es dann eben auch ist. So Leute, jetzt ist was Komisches angekündigt worden, wo ich noch nicht so ganz durchsteige, wie das überhaupt möglich ist. Ich habe euch ja seit Monaten gepredigt, ja, der Kirin 9000 wird der letzte Kirin-Prozessor sein, weil es nicht mehr möglich ist, Kirin-Prozessoren herzustellen, wegen der Bannliste, auf der Huawei steht. Damit ja, können die bestimmte Technologien nicht mehr nutzen, nämlich alles, was in den USA an Technologien entwickelt wurde, darf Huawei nicht mehr nutzen. Gut. Ich reite jetzt nicht nochmal drauf rum, wie hirnrissig sowas ist, aber okay, ist in Ordnung. Wenn Deutschland das machen würde, würde Amerika untergehen, weil in sehr viele Sachen, was die Amerikaner benutzen, wurden in Deutschland entwickelt. So, jetzt dürfen die das nicht mehr benutzen. Naja, egal. Gut. Wie auch immer, jetzt ist angekündigt worden, dass es einen neuen Kirin-Prozessor gibt, den 9010, und der soll angeblich im Huawei Mate 50 eingesetzt werden und 3 Nanometer Prozessortechnologie nutzen. Was? Wie? Ich habe keine Ahnung, was da los ist, und ich habe auch noch keine Erklärung gefunden, wie das überhaupt gehen soll. Haben die jetzt eine eigene Fertigungstechnologie für 3 Nanometer entwickelt, still und heimlich, die eben keine US-Technologie berührt? Dann wäre das klar. Dann darf HiSilicon, eine Tochtergesellschaft von Huawei, natürlich die Prozessoren herstellen und an Huawei liefern. Ja? Aber davon ist mir ehrlich gesagt nichts bekannt, und ich weiß überhaupt nicht, wie das jetzt funktionieren soll, ob das jetzt und ob das dann auch tatsächlich passieren wird oder ob da die USA noch ihr Veto einlegt oder sonst irgendwas. Ihr seht mich sehr verwirrt, ich konnte auch nichts weiter darüber herausbekommen, ja. Vielleicht entpuppt sich das hier auch nur als Gerücht, ich weiß nicht, wie das zustande kommen soll. Ob das von irgendetwas abhängig ist. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall wäre das natürlich die Rettung von den Smartphones bei Huawei, wenn die ihre Kirin-Prozessoren weiterentwickeln könnten. Das wäre gut, das wäre für die ganze Welt gut, denn dann würde hier auch es keinen technologischen Stillstand bei den Smartphone-Prozessoren geben, denn ich bin mir ganz sicher, dass der Kirin 9010 dem Snapdragon 888 den Hintern aufreißen wird. Ja, so wie es üblich war die ganze Zeit bei den Kirin-Prozessoren, schon seit ein, zwei Jahren, ja, sind die Kirin-Prozessoren wesentlich performanter als die Gegenstücke von Snapdragon. Das heißt, Qualcomm muss sich da auch wieder anstrengen, dass der Nachfolger vom 888 auch ordentlich besser ist, ja, und eben sich nicht mit einem Wartungsupdate begnügen können. Ja, und das wäre ja schon mal nicht schlecht. Also, hoffen wir das Beste. dass das auch tatsächlich der Wahrheit entspricht und dass eben auch tatsächlich dann Kirin 9010 ausgeliefert wird für das Huawei Mate 50. Jo, eigentlich war's das für die News. Jetzt gucke ich noch mal kurz in die Community rein. Ich glaube aber, dass außer Neujahrsgrüße nichts aufgetaucht ist, so ist es auch momentan sehr, sehr ruhig in der Community. Und das gebe ich auch gern weiter hier vom Alexander. Frohes neues Jahr, Rio, und natürlich auch an alle anderen. Jawohl. Und natürlich schließe ich mich da an. Ja, frohes neues Jahr. Ist doch klar. Und das wird bestimmt ein frohes neues Jahr. Ja. Immer positiv denken, positiv in die Zukunft schauen. Es wird besser werden. Na gut, es gehört auch nicht so viel dazu, dass es technisch, von einem Technikjahr 2021, dass das besser wird als das Technikjahr 2020. Viel schlechter konnte das dann immer ausfallen. Also von daher, okay. Ja, App der Woche. Da muss ich sagen, bin ich kurzerhand auf etwas gestoßen, was ich, naja, nach dem, sagen wir mal, etwas traurigen Abgang von Ravenhill gesucht habe, nämlich ein Spiel, das so ähnlich funktioniert wie Ravenhill. Irgendwie ist das schon ein bisschen paradox, aber auch ich kann mich natürlich nicht dem entziehen, was offenbar die menschliche Psyche ausmacht, nämlich dass man hier fast schon so eine Art Stockholm-Syndrom entwickelt bei solchen In-App-Purchases Apps, ja. Das heißt, man wird hier genötigt, an allen Ecken und Enden was zu kaufen, ja. Das war bei Ravenhill so extrem. Aber dann ist Ravenhill jetzt abgeschaltet worden. Offenbar hat es sich nicht mehr rentiert. Ich habe ja letzte Woche schon darüber berichtet. Und was macht man? Man hat nichts Besseres zu tun, als dass man eine andere App sucht, die so ähnlich ist wie Ravenhill. Und genauso nervt mit diesen, jetzt ein Paket kaufen für 200 Euro oder jetzt schnell mal ein paar Diamanten kaufen für 5 Euro und hin und her. Also das ist schon ziemlich heftig. Und dann so viele Sachen, die man hier machen muss und sammeln muss und alles kostet Energie und dann hat man wieder nicht genug Energie, dann muss man wieder warten oder eben kaufen. Ihr seht, das ist schon, hört sich gar nicht so gut an, aber es ist trotzdem sehr kurzweilig und macht eben doch viel Spaß, das Spiel Sherlock. Genau, es gibt tatsächlich ein Spiel ähnlich wie Ravenhill, das aber im Universum von Sherlock Holmes spielt. Und natürlich ist das ganz klar auch verführerischer Stoff. Ja? Und deswegen habe ich mir das auch erstmal angeguckt. Ne? Und siehe da, von G5 Entertainment. Einige werden jetzt sagen, oh ja, G5, die sind richtig gut. Andere werden sagen, oh G5, oh nein, das sind doch die, oh nein, die Scammer. Nee, also sind keine Scammer, aber sie haben schon ein sehr seltsames Anmeldesystem, um es mal so zu sagen. Ihr müsst euch allerdings nicht fest anmelden. Es reicht, wenn ihr eure vorläufigen Logins nutzt. Ihr könnt voll und ganz spielen, kein Problem. Die Grafik von dem Spiel ist für die Art des Spieles mehr als ausreichend. Was ist es? Ein Suchspiel, ja, wo ihr so Art wie so Wimmelbilder, ja, dann hier entsprechend die Objekte herausfinden müsst, die ihr angezeigt bekommt. Aber auch Puzzles. Ihr könnt auch Puzzles lösen. Oftmals ist es so, dass ihr sogar die Wahl habt, ob ihr das im Bild suchen wollt oder ob ihr das mit einem Puzzle-Game lösen wollt, ja, wo ihr dann immer so 4 in eine Reihe oder 3 in eine Reihe bringen und je mehr ihr in eine Reihe bringt, desto besser und dann gibt's Specials, ja, und dann könnt ihr ganz Bildschirm wegbomben, ne, und so weiter und so weiter. Ihr kennt das Spielprinzip, ist eigentlich sehr verbreitet. Ja, und dann könnt ihr euch durch die Story klicken. Ehrlich gesagt, die Story ist die ist nicht sehr ergreifend, würde ich mal sagen. Ich mache einfach, damit ich die Levels spielen kann. Ja, ich lese mir das jetzt meistens gar nicht so durch. Aber wenn ich mal was durchlese, sehe ich auch, dass es oft, dass zumindest probiert wird, einen schönen Faden durch die ganze Geschichte zu ziehen, durch das ganze Spiel und eine Erklärung zu geben, ja, warum man jetzt gerade wieder an dem Rätsel rumbastelt und so weiter und so weiter. Aber das war schon bei Ravenhill so, das hat mich eigentlich nur wenig interessiert. Ja. Ich wollte eigentlich da spielen. Ja, und genau das kann man hier eben auch machen. Wie fair ist es bei den In-App-Purchases? Also es ist okay, zumindest jetzt anfangs. Ja, das wird natürlich, das kennt man von Ravenhill, auch schwerer. Nur auf eines müsst ihr aufpassen, wenn ihr das Spiel, wenn ihr ein bisschen weiter seid und ihr startet das Spiel, dann kommt eine Einblendung und dann steht als einziger Button kaufen. An der Stelle, wo es normalerweise immer heißt, also ablehnen. Ja, zack. Und das habe ich schon gemerkt, da habe ich sogar schon mal drauf geklickt. Zum Glück kommt dann noch die Abfrage vom Play Store. Ja, dann kann man also wieder zurückgehen. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Klickt nur darauf, was ihr durchgelesen habt. Ist manchmal gar nicht so leicht, denn das hemmt das Spielerlebnis doch gewaltig. Aber da eben aufpassen. Ansonsten muss ich sagen, hält es sich noch in Grenzen. Es ist nicht so extrem wie bei Ravenhill, wo wirklich auf einmal ungelogen 5-6 Einblendungen hintereinander kamen, die man alle wegklicken musste. Und das war wirklich nervig. Da hat man sich schon fast genötigt gefühlt. Das ist mir jetzt bei Sherlock noch nicht passiert. Aber auch hier müsst ihr natürlich damit leben, dass euch das öfters vorgeschlagen wird und dass, wenn ihr schnell vorankommen wollt, müsst ihr auch in die Tasche greifen, natürlich, ne? Ist ja klar. Ja, also es ist noch okay, es ist noch nicht so, dass man sagen kann, jetzt hört es aber auf, aber man muss eben damit umgehen können, dass man trotzdem mal eben genervt wird davon, ist ja klar. Gut. Deswegen, also Sherlock, das heißt, glaube ich, auch nur Sherlock, ja, das Spiel, ist App der Woche. Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. So, das war's dann schon von der ersten Sendung für dieses Jahr 2021. Ja, wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder Infos, nur her damit in die Line-Community. Dort könnt ihr alles reinposten. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Die Shownotes findet ihr in eurem Podcast-Player zusammen mit einigen Links zu den Themen, die behandelt wurden. Zum Beispiel zu den technischen Daten von Xiaomi Mi 11, ja, und viele andere Dinge. Tja, dann bleibt nichts anderes. Ich wünsche euch nochmals ein schönes, frohes, gesundes, neues Jahr 2021. Ja, und wie immer, haltet die kleinen grünen Antennen steif, bleibt gesund und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.